نقول الله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. طيب يا معتدل 46 فجر أونتريخت wir beginnen und von mit dem wir beginnen mit dem 10. Hadith von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam. Wir beginnen mit dem 10. Hadith. Das Buch ist von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. طيب الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من طيب كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم. طيب von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah ta'ala ist rein und er nimmt nur Reines an. Und Allah ta'ala hat die Gläubigen befohlen, mit dem oder womit er die Gesandten befohlen hat. So sagte er, O ihr Gesandten, isst von das Reine und tut Gutes oder handelt Gutes. Und der Erhabene sagte auch, O ihr, die ihr glaubt, speist von den Guten oder von den Reinen, was wir euch gegeben haben. Okay? Augenblick. O ihr, die ihr glaubt, isst vom guten Dingen, mit welchen wir euch versorgt haben. Okay, also noch einmal den Hadith. Allah ist gut oder rein und er nimmt nur Gutes an. Ja? Und Allah Ta'ala hat die Gläubigen mit dem befohlen, womit er auch die Gesandten befohlen hat. So sagte er, O ihr Gesandten, speist von dem Guten und handelt Gutes. Und er sagte auch, O ihr, die ihr glaubt, speist von den Guten, von denen wir euch versorgt haben. Und dann erwähnte er den Mann, der lange auf Reise ist, ja, ungepflegt, ungepflegt, staubig. Er richtet seine Hand zum Himmel oder seine Hände zum Himmel. Ja, er hebt seine Hände zum Himmel und sagt, Ja, Rab, Ja, Rab, mach Dua, yani, während aber sein Essen von Haram ist und sein Trinken von Haram ist und seine Kleidung von Haram ist und er ist von Haram erworben. So wie kann den, ha, Istijaba gegeben werden, yani, wie kann Allah also den antworten? Überliefert bei Muslim. Ibn Rajab rahimahullah sagt, dieser Hadith überlieferte Muslim von der Überlieferung von Fudayl ibn Marzuq von Uday ibn Thabit, von Abi Hazim, von Abi Huraira, und At-Tirmidhi überlieferte ihn und sagte, Hasanun Gharib. Wa Fudayl ibn Marzuq ist vertrauenswürdig, und von ihm überlieferte Al-Bukhari und Muslim und nicht Al-Bukhari. Okay? Er ist in der mittleren Stufe von den Vertrauenswürdigen. Und seine Aussage, sallallahu alaihi wasallam, Allah ist gut, dies kam auch in den Hadith von Sa'd ibn Abi Waqas, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, Allah ist gut, liebt das Gute. Und er ist rein, liebt die Reinheit. Und er ist gütig und liebt die Gütigkeit. Überliefert bei At-Tirmidhi. Und in seiner Überlieferungskette wurde gesprochen. Und in seiner Überlieferungskette wurde gesprochen. Und Tayyib, gut, bedeutet hier rein. Der Reine, ja. Und die Bedeutung ist, dass Allah Azza wa Jal erhoben und frei ist von allen Mängeln, und alles, was mängelhaft ist, und alles, was schadenhaft ist, Allah Azza wa Jal ist erhoben von all dem. Wie es auch in seiner Aussage ist, subhanahu wa ta'ala im Koran, وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَائِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ. Also, Allah Azza wa Jalla sagt, gute Frauen sind für gute Männer und gute Männer gehören zu guten Frauen oder zu guten Frauen. Dies sind diejenigen, die freigesprochen oder freigesprochen sind diese von dem, was man über sie redet. Okay? So, und was hier gemeint ist, sind diejenigen Männer und Frauen, die frei sind von den Schmutz der Sündhaftigkeit, der Sünden und Schändliches und alles, was schmutzig ist, von Unreinheit und so weiter. Okay, eine gute Frau, was Allah hier in diesem Vers gemeint hat, die guten Frauen sind für gute Männer und gute Männer sind für gute Frauen. Damit ist gemeint, die reine Frau, die frei ist von alles Schändliche und alles Unsittliche, ist auch für einen guten Mann, der auch rein ist und frei ist von alles Schändliche und alles Unsittliche. Und seine Aussage, er nimmt nur Gutes an, kam auch mit der Bedeutung in den Hadith von As-Sadaqa. Und sein Wortlaut ist, لا يتصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا. Okay, keiner spendet außer von einem guten Lohn, von einem guten Gewinn. Und Allah nimmt nur Gutes an. Und das heißt, oder was gemeint ist, dass Allah Ta'ala von den Spenden nur was rein und gut, halal ist, frei von dem Schmutz des Haram, reines Geld annimmt. Es wurde auch gesagt, dass das, was hier in diesem Hadith gemeint ist, worüber wir hier jetzt sprechen, was mit seiner Aussage, la yaqbalu illa tayyiba, er nimmt nur Gutes an, es wurde gesagt, dass das Gemeinte mit dieser Aussage viel allgemeiner als dies ist. Nämlich, dass er von den Taten nichts annimmt, außer was Gut, also rein von allen Schäden ist. Ja, er nimmt nur von den Taten an, er nimmt von den Taten nichts an, außer was rein ist von allen Schädlichen. Ja, wie Arria, eine Augendienerei, ja, und Selbstgefallen, ja, und von den Geldern nichts annimmt, außer was gut halal ist. Ja. Was gut und halal ist. Alaikum salam. Denn das Gute oder mit dem Guten werden die Taten und die Aussagen und das, was im Herzen ist, von Absichten und Glauben, ja, beschrieben. Okay? Mit dem Guten werden Aussage, Tat und Glauben im Herzen beschrieben. Und das Gemeinte ist, dass er so von all dem, das gemeint ist, dass von all dem oder all diese Sachen, Taten, Aussagen, Glauben im Herzen unterscheiden sich oder teilen sich in gut und schmutzig. Okay? Also rein und unrein. Und es wurde auch gesagt, es fällt unter der Aussage des Erhabenen, la yastawi al-khabith wa al-tayyib, walau a'jabaka kathratu al-khabith. Also Allah sagt, nicht gleich sind das Schlechte und das Gute, auch wenn die Menge des Schlechten dir gefallen sollte oder würde. Ja? Und er sagte auch, ja? Und Allah azzawajal unterschied auch die Worte, ja? Zu gut und schmutzig. So sagte er, Allah gab ein Beispiel für ein reines Wort oder für ein gutes Wort, ja, gab ein Beispiel damit, mit ein gutes Baum. Ja, und sagte auch, und ein Beispiel für ein schmutziges Wort ist auch, oder ein schlechtes Wort, Baum, ist was? Ein schlechtes Wort, ein Beispiel für ein schlechtes Wort ist ein schlechtes Baum. So, siehst du nicht, wie Allah ein Gleichnis von einem guten Wort geprägt hat? Er ist wie ein guter Baum, dessen Wurzeln fest sitzen und dessen Zweige im Himmel reichen. Und das Gleichnis oder ein Beispiel für das schlechte Wort, ja, oder das Gleichnis eines schlechten Wortes ist, wie ein schlechter Baum, der aus der Erde herausgerissen worden ist und keinen festen Grund mehr hat. Okay? Und er sagt auch, Subhanahu wa ta'ala in Surat Fatir, Vers Nummer 7, Vers Nummer 10, zu ihm wird das gute Wort oder die guten Worten erhoben, ja, die kommen zu Allah azawajal und werden angenommen. Okay? Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ja, oder Allah azawajal beschrieb den Gesandten Allahs, das sallallahu alaihi wasallam, dass er das Gute erlaubt und das Schlechte verbietet. Es wurde auch gesagt, darunter fällt die Aussagen, ja, es wurde auch gesagt, dass darunter auch die Aussagen, Taten und Glauben fällt. Und Allah Azzawajal beschrieb die Gläubigen mit dem Guten, mit seiner Aussage, Subhanahu wa ta'ala, ja, alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, diejenigen, deren Seelen die Malaika, die Engel, ja, nehmen, während sie gut sind, ja, die Guten. Ja. So, den Nachl, Vers Nummer 32. Und dass die Malaika beim Tod des Menschen sagen, komm raus, o du gute Seele, o du gute Seele, welche in den guten Körper war. Und dass die Malaika Sie begrüßen, die Mu'minin begrüßen, wenn sie in Jannah eintreten und sagen, ihr seid gut, ha? Ihr seid gut, tibetum, yani, ihr seid gut oder ihr wurdet gut, ha? Oder ihr wart gut. Und es kam in den Hadith, dass der, wenn der Mu'min, wenn er seinen Bruder in Jannah, ha, besucht, sagen die Engel zu ihm, tibta, وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا. Das heißt, du warst, ha? Du bist gut und dein Gehen soll gut sein und du sollst, ha? Einen, oder du sollst gut sein und dein Gehen soll gut sein und du sollst von, oder in Al-Jannah eine Stufe einnehmen. Das ist der Gruß der Malaika. Okay? So ist der Mu'min allesamt gut. Sein Herz, seine Zunge, sein Körper, wegen dem, was in seinem Herzen fest sitzt von den Iman und was auf seiner Zunge von dem Dhikr, von das Gedenken Allahs ersichtlich wurde und was von seinen Gliedmaßen ersichtlich wurde von den guten Taten, die die Früchte des Imans sind. Okay, die Früchte des Imans sind und unter der Definition oder unter dem Begriff des Imans fallen ja die Taten. Weil wir wissen ja, der Iman bei Ahlus Sunnati wal Jama'a ist was? Qawlun wa amalun wa niyya yazidu wa yanqus yazidu bi ta'ati wa yanqusu bi dhunubi wal ma'asi. Das heißt, der Iman ist was? Eine Aussage, eine Tat und eine Absicht. Es steigt und sinkt, steigt mit den guten Taten und sinkt mit den Sünden. So sind diese guten Sachen allesamt, oder so werden diese guten Sachen allesamt von Allah Azzawajal angenommen. Und von den größten Sachen, womit die Taten gut werden für den Mu'min, für den Gläubigen, ist, dass sein Essen, dass sein Speisen gut ist und das ist von Hit, werden seine Taten geläutert, ja, oder angenommen, ja. Und im Hadith, und in diesem Hadith ist ein Hinweis darauf, dass von den Taten, dass die Tat nicht angenommen wird und nicht geläutert wird, ja, nicht geläutert wird und nicht gut wird, außer durch das Essen des Harams, des Halals. Außer durch das Essen des Halals. Und dass derjenige, der Haram ist, oder dass das Essen des Harams die Tat verdorben lässt und hindert daran, dass sie angenommen wird. Denn er sagte, sallallahu alaihi wasallam, nachdem er festgelegt hat, dass Allah rein, nachdem er festgelegt hat, gewiss Allah ist rein, oder gewiss Allah ist gut und er nimmt nur Gutes an. Nachdem er das festgelegt hat, hat er gesagt, Allah Azza wa Jal hat den Gläubigen befohlen, mit dem, was er die Gesandten befohlen hat, so hat er gesagt, O ihr Gesandten, isst von dem Guten und handelt Gutes. Und sagte, O ihr, die er glaubt, isst von den Guten, womit wir euch versorgt haben. Und was damit gemeint ist, ist, dass die Gesandten und ihre Völker befohlen sind, von dem Guten zu essen, das also, was das Halal ist, um nach dem Guten zu handeln oder mit dem Guten zu handeln. Damit wurden die Gesandten und ihre Völker auch befohlen. So, solange das Essen Halal ist, dann wird die gute Tat angenommen. Wenn das Essen aber nicht halal ist, wie kann dann die Tat angenommen werden? Und was er nachher erwähnt hat von Dua, von den Dua, und wie kann es von den Haram angenommen werden, so ist es Ein Beispiel, er gibt ein Beispiel hier dafür, dass die Taten, ja, nicht angenommen werden mit dem Speisen und Ernähren von Haram. Und der Tabarani überlieferte mit einer Überlieferungskette, in der Bedenken herrscht, von Ibn Abbas, dass er sagte: Ich las oder rezitierte diesen Vers bei den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam: O ihr Menschen, isst von das, was in der Erde ist, als halal und gut. Surat al-Baqarah, Vers Nummer 168. So stand Sa'd ibn Abi Waqqas auf und sagte: Ja, Rasulallah, mach Dua bei Allah für mich, dass Allah mir oder mich zum Mustajab al-Da'wa macht. Mustajab al-Da'wa, das heißt jemand, dessen, ja. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Ja, Sa'd, atib mat'amak, takum mustajab al-Da'wa. O Sa'd, lass dein Essen gut sein, yani deine Speisen gut sein. Ha, dann wird dein Dua angenommen. Bei dem die Seele von Muhammad in dessen Hand ist, der Diener schmeißt das Stück Brot vom Haram in seinen Mund oder gibt das Stück Brot von Haram in seinen Mund. Und Allah nimmt von ihm keine Tat 14 Tage lang. 40 Tage lang. Und jeder Diener, dessen Fleisch von Haram oder von Schlechten, wächst, dann ist das Feuer eher für ihn. Dann ist das Feuer eher für ihn. Und den Muslim, den Imam Ahmad, ist auch überliefert mit einer Überlieferungskette, in der auch Bedenken ist, von Ibn Umar, dass er sagte: Wer einen Gewand kauft um 10 Dirham, in deren Preis, oder in diesem Geld hat er 8 Dirham aus Haram, dann wird Allah von ihm kein Gebet annehmen, solange er diesen Gewand trägt, oder? Immer wenn er diesen Gewand trägt, dann gab er seine zwei Fingern in seine Ohren und sagte: Samtan in lam akun sami'tuhu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yani ich soll nicht mehr hören, wenn ich diese Aussage nicht von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gehört habe. Und es wird auch von Hadith Ali radiallahu anhu, oder diese Bedeutung wird auch von Ali radiallahu anhu marfu'an überliefert, und Al-Bazzar und andere überlieferten ihn mit einer sehr schwachen Überlieferungskette. Und Al-Tabarani überlieferte mit einer Überlieferung, in der Schwäche ist oder Da'af ist, von Hadith von Abi Huraira, radiallahu anhu, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك وزادك حلالا وزادك حلال وراح وزادك حلال وراحلتك وراحلت وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. Das heißt, wenn der Mann von seinem Haus rausgeht zum Hajj mit gutem Geld und er setzt seinen Fuß ein, und ruft Labbaik Allahumma Labbaik, dann ruft ihm ein Rufer vom Himmel und sagt: Labbaik wa sa'daik, yani, dein Ruf wird geantwortet und freut das, was du haben. Ungefähr bedeutet, wo dein Proviant aus Halal ist und dein Reittier aus Halal ist und dein Hajj gut ist, ohne Sünde. Yani, solange er nichts im Hajj macht, was Hajj ungültig macht. Oder yani, was den Lohn von Hajj vermindert. وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ نَادَاهُ مَا لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ. Okay, das heißt, und wenn derjenige rausgeht von seiner, oder wenn einer rausgeht zum Hajj, ja, und der sagt Labbaik Allahumma Labbaik, und der, und natürlich mit schlechtem Geld, ja, dann ruft ihm ein Rufer vom Himmel und sagt, kein Labbaik und kein Sa'daik für dich, dein Unterhalt oder dein Proviant oder dein Geld ist aus Haram, ja. Dein Proviant ist aus Haram und dein Geld ist aus Haram und dein Hajj ist nicht angenommen. Und dies wird auch mit von Hadith von Omar überliefert, mit der gleichen Bedeutung, auch mit einer schwachen Überlieferungskette. Und Abu Yahya al-Qattat überlieferte von Mujahid von Ibn Abbas, dass er sagte, Allah nimmt das Gebet eines Menschen nicht an, in dessen Mund oder in dessen Magen Haram ist. Okay, Allah nimmt das Gebet eines Menschen nicht an, in deren Magen oder in dessen Magen Haram ist. Taib. Eine Sache möchte ich hier noch dazu fügen, und zwar auch wenn die Überlieferungen schwach sind, so kann man sie auch Lehren daraus ziehen, solange die Bedeutung richtig ist, weil es wurde ja auch von den Gelehrten überliefert, dass sie bei Aqidah und den islamischen Halal und Haram streng waren. Und wenn es um Sachen, die das Herz betreffen, jemanden von einer Sünde abzuschrecken und so weiter, wovon man Lehren ziehen ist, kann man ein bisschen leichter sein. Okay, weil ich hier die Frage bekommen ist, warum sagst du oder warum erzählst du die Überlieferungen, wenn sie schwach sind? Okay. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakum Allahu khairan.